Hallo Selbstgespräch, mein alter Freund, habe neulich erst von dir geträumt. Mit deiner Hilfe bin ich aufgeräumt für die Wirklichkeit. Ist es schlecht, jetzt mit dir zu sein? Die Welt ist irritiert, wenn wir uns laut und klar verstehen. Hallo Selbstgespräch, du bist mein Modell. Mit dir übe ich, was ich sagen will. Du kannst alles und jeder sein, und du schweigst wie ein Grab.